Erster Saulus findet es gut, dass Stephanus getötet wurde. Die Freunde von Jesus in Jerusalem haben große Probleme. Alle gehen weg von Jerusalem. Sie gehen nach Judäa und Samaria. Nur die Apostel bleiben da. Zweiter fromme Männer begraben Stephanus. Sie sind sehr traurig. Dritter Saulus macht die Gemeinde kaputt. Er geht in die Häuser. Er nimmt Männer und Frauen mit. Er bringt sie ins Gefängnis. Vierter die Leute, die weggegangen sind, erzählen überall von Jesus. Fünfter Philippus geht in eine Stadt in Samaria. Dort erzählt er von Jesus. Sechster viele Leute hören auf Philippus. Sie sehen die Wunder, die er macht. Siebter viele Leute haben böse Geister. Philippus hilft ihnen, und die Geister gehen weg. Viele kranke Leute werden gesund. Achter alle Leute in der Stadt freuen sich sehr. Neunter in der Stadt ist schon ein Mann. Er heißt Simon. Er macht Zauberei. Er bringt die Leute in Samaria durcheinander. Er sagt, er ist etwas Besonderes. Zehnter alle Leute, kleine und große, hören auf ihn. Sie sagen, er hat eine große Kraft von Gott. Elfter die Leute hören auf Simon, weil er sie lange mit Zauberei getäuscht hat. Zwölfter aber jetzt glauben die Leute Philippus. Er erzählt ihnen von Gottes Reich und von Jesus. Männer und Frauen lassen sich taufen. Dreizehnter Simon glaubt jetzt auch. Er lässt sich taufen. Er bleibt bei Philippus. Er staunt über die Wunder, die er sieht. Vierzehnter die Apostel in Jerusalem hören, dass die Leute in Samaria Gottes Wort annehmen. Sie schicken Petrus und Johannes dorthin. Fünfzehnter Petrus und Johannes gehen nach Samaria. Sie beten für die Leute, damit sie den Heiligen Geist bekommen. Sechzehnter denn die Leute haben den Heiligen Geist noch nicht bekommen. Sie sind nur im Namen von Jesus getauft. Siebzehnter Petrus und Johannes legen ihre Hände auf die Leute. Dann bekommen sie den Heiligen Geist. Achtzehnter Simon sieht, dass die Leute den Geist bekommen, wenn die Apostel ihre Hände auflegen. Er gibt ihnen Geld. Neunzehnter er sagt, gebt mir auch diese Kraft. Wenn ich meine Hände auflege, sollen die Leute den Heiligen Geist bekommen. Zwanzigster Petrus sagt zu ihm, dein Geld soll kaputt gehen, weil du denkst, du kannst Gottes Geschenk mit Geld kaufen. 21. Du gehörst nicht dazu. Dein Herz ist nicht gut vor Gott. 22. Ändere dich. Bitte Gott, dass er dir deine bösen Gedanken vergibt. 23. Ich sehe, dass du sehr böse und ungerecht bist. 24. Simon sagt, bitte betet für mich zu Gott, damit mir nichts Schlimmes passiert. 25. Petrus und Johannes erzählen von Jesus. Dann gehen sie zurück nach Jerusalem. Auf dem Weg erzählen sie noch in vielen Dörfern von Jesus. 26. Ein Engel von Gott sagt zu Philippus, steh auf und geh nach Süden. Geh auf die Straße von Jerusalem nach Gaza. Da ist niemand. 27. Philippus steht auf und geht. Da ist ein Mann aus Äthiopien. Er ist ein wichtiger Mann bei der Königin Kandake. Er kümmert sich um ihr Geld. Er war in Jerusalem, um Gott anzubeten. 28. Jetzt fährt er zurück. Er sitzt in seinem Wagen und liest den Propheten Jesaja. 29. Der Heilige Geist sagt zu Philippus, geh zu dem Wagen und bleib dabei. 30. Philippus läuft hin. Er hört den Mann Jesaja lesen. Philippus fragt, verstehst du das? 31. Der Mann sagt, wie kann ich das verstehen, wenn mir niemand hilft? Er bittet Philippus, in den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen. 32. Der Mann liest diese Stelle, er war wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird. Er ist wie ein Lamm, das nicht schreit. So macht er seinen Mund nicht auf. 33. Er wurde schlecht behandelt. Wer kann seine Geschichte erzählen? Denn sein Leben wird von der Erde genommen. 34. Der Mann fragt Philippus, wer ist das? Spricht der Prophet von sich selbst oder von jemand anderem? 35. Philippus erklärt ihm die Bibel. Er erzählt ihm von Jesus. 36. Sie fahren weiter. Sie kommen an einen See. Der Mann sagt, hier ist Wasser. Kann ich jetzt getauft werden? 37. Philippus sagt, wenn du von Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Der Mann sagt, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. 38. Der Mann lässt den Wagen anhalten. Philippus und der Mann steigen aus und gehen ins Wasser. Philippus tauft ihn. 39. Als sie aus dem Wasser kommen, nimmt der Geist von Gott Philippus weg. Der Mann sieht ihn nicht mehr. Er freut sich und geht seinen Weg. 40. Philippus ist jetzt in Aschdod. Er geht in alle Städte und erzählt von Jesus. Dann kommt er nach Caesarea.